Gestern war ich noch ein Kind, morgen hab ich vielleicht selber eins. Die Zukunft klopft an meine Tür, doch ich lass sie noch nicht rein. Damals immer auf der Piste, nach dem nächsten Kick gesucht. Jetzt hör ich, wie hinter den Dünen die Pflicht meinen Namen ruft. Ich glaub, ich bleibe noch ein bisschen hier. Ist irgendwie bequem zwischen den Stühlen. Ich bin wie der Strand, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land. Hinter mir das Chaos, da vorne fängt was Neues an. Mit den Füßen noch im Wasser, mein Kopf fliegt auf den Sand. Und ich bin irgendwo dazwischen, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land. Ganz am Anfang schmeißt man uns ins kalte Wasser, bis zum Hals im Wasser, rechts, links, alles Wasser. Dann bleibt nichts anderes übrig, man muss losschwimmen, ohne eigentlich genau zu wissen, wohin. Man will sich nur auf festen Boden retten. Die Winde toben, halt dich oben durch den Sturm, bis sich die Wogen glätten, bis dich die Strömung an dein Ufer spült. Ab jetzt fließt nur noch dein Blut, du hast dich vorher nie so gut gefühlt. Reglos liegst du da und schaust aufs Grüne und du fragst dich, was erwartet dich wohl jenseits dieser Düne. Das Meer liegt hinter dir wie Schwamm drüber, doch da wo du bist, ist nur der Strand, Bruder. Komm an Land, Bruder. Ich bin wie der Strand, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land. Hinter mir das Chaos, da vorne fängt was Neues an. Mit den Füßen noch im Wasser, mein Kopf liegt auf dem Sand. Ich bin irgendwo dazwischen, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land. Früher gegen alles rebelliert, kleine Hinterhofpartisan. Und wir dachten echt, wir wären keine 30. Ey, bald muss ich die Party planen. Ich bin wie der Strand, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land. Hinter mir das Chaos, da vorne fängt was Neues an. Mit den Füßen noch im Wasser, mein Kopf liegt auf dem Sand. Und ich bin irgendwo dazwischen, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land. Strand. Mit den Füßen noch im Wasser, mein Kopf liegt auf dem Sand. Ich bin irgendwo dazwischen, nicht ganz im Meer, nicht ganz an Land, Strand.